Herzlich willkommen zum Antcast, Episode 637, Frust und Optimismus, Corona-Edition. Also schätze ich mal, morgen war der Test noch negativ, aber ich glaube, es gibt keinen Zweifel dran. Heute Nacht nicht richtig geschlafen, habe es eben schon mal in der Rios Wochensicht gesagt. Und ja, so bei 123 Puls in der Nacht ist dann doch irgendwas faul, ne? Ganz genau. Und das heißt bei mir immer, mich hat's erwischt und so richtig. Und ja, heute Morgen war es dann eine Katastrophe. Deswegen gibt es hier heute eine extrem kurze, extrem kurzer Uncast. Ich hoffe, ich krieg's dann auch noch bis zum Ende hin. Ich höre mich an beim Atmen wie bei Star Wars irgendwie. Ja. Und naja. Ich habe hier auch so eine Decke um die Schulter, ja, wie ich schon im Riesensicht erwähnt habe, ja, sehe ich so richtig aus. Ja. Also es fehlt eigentlich nur noch so die dunkle Maske, ja, so die Vollgesichtsmaske. Ja, hätte ich die mal lieber angezogen, dann wäre das nicht passiert, ne? Aber ja, was soll's. Es ist nicht meine Schuld, also ich konnte es nicht verhindern, da gab es keine Möglichkeit. Und ich gehe ja eh nirgends hin, also von daher, ja, immer Maske, wo es geht, klar, aber das war halt, manchmal kommt man halt an eine Situation, wo man eben keine Maske auf hat, wenn man jemand, der einem so nahe steht, ja, dann zieht man ja keine Maske einfach so pro forma auf, ja, und naja, so war es dann eben unvermeidlich, was ist passiert. Super. Ja. Jedenfalls, der Frustfaktor kann natürlich hoch sein, aber ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so gefrustet, denn ich bin einfach nur viel zu fertig, um mich aufzuregen. Von daher werden heute die Rants wahrscheinlich sehr lasch ausfallen. Also erwartet keine kein Wortgewitter bei diesen egal, ihr wisst schon, was ich meine. Aber auf jeden Fall jemand, der richtig Frust gehabt hat, das war der Ken Dorsey von den Buffalo Bills. Also ich weiß nicht, ihr wisst ja, ich gucke Football, ne, American Football, und letzte oder vorletzte Woche, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube es war letzte Woche, da hat Tom Brady das Microsoft Surface Tablet in den Boden gerammt, ja, so richtig auf den Boden geklatscht, ja, aus Wut, weil eben die Receiver hier Ölfinger hatten und alle Bälle fallen ließen. Und jetzt waren hier die Buffalo Bills in einer wirklich haarigen Situation. Das alles entscheidende Play war das und die hätten das noch schaffen können. Ja, ein Field Goal hätte genügt und ja, einer rennt ein bisschen zu weit. Die Uhr läuft ab und das Spiel ist vorbei und der ist so richtig ausgeflippt. Der Ken Dorsey, also sowas habe selbst ich noch nicht gesehen. Ja. Wahnsinn. Aber das wäre so typisch ich, ne? Also ich weiß nicht, wie viele Tastaturen ich früher an der Wand zerkloppt habe oder Joysticks abgebrochen habe, ja, beim Spielen und so. Ist halt so, bin etwas ja, ungehalten oder ich habe mich aber schon ein bisschen gebessert, ja. Also ich habe schon lange keine Tastatur mehr kaputt gekloppt und auch kein Joypad kaputt gemacht. Also das ist, muss man zu meiner Ehrenrettung noch sagen. Ne? Aber ob das Surface-Tablet hier noch funktioniert, das sieht nicht so danach aus. Also zuerst Headset, dann die Mütze, dann das Tablet und dann alles, was sonst noch am Tisch lag. Ja, immer wieder draufgekloppt, ohne, ohne Ende. Ja, ich meine, weiß nicht, das Anger-Management ist da nicht ganz so optimal, aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Nur bringt das jetzt halt nichts, was er da gemacht hat. Ja. Interessant ist, dass seine Kollegen das noch nicht mal eines Blickes würdigen. Also die scheinen das schon gewohnt zu sein von ihm. Ne? Wahrscheinlich mal, guck mal lieber nett hin. Ne? Nicht, dass das Tablet noch an den Kopf geht oder so. Ne? Es ist wirklich heftig gewesen. Ne? Aber ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Ne? Und gesagt, wow. Ich wusste gar nicht, dass ich Offensive Coordinator bin. Das wäre so typisch ich gewesen jetzt. Ich werde es mal verlinken. Das ist so ein GIF, das wiederholt sich immer wieder. Das könnte ich eine halbe Stunde angucken. So genial ist das. Und das Microsoft-Tablet, ja. Das ist immer wieder in Gefahr. Sehr interessant. Ich meine, Microsoft muss sich da nicht grämen. Deswegen, ich glaube, so viel von Microsoft-Tablets hat die Welt schon lange nicht mehr gesprochen, wie jetzt durch diese zwei Vorfälle hier. Aber naja, es macht natürlich kein Vorbild, hat keinen Vorbildcharakter. Und daher wird es da schon noch eine Notiz geben, ne, an diesen Ken Dorsey. Vielleicht gibt es auch eine Strafe, das weiß man nicht. Die NFL ist da schon ziemlich rigoros. Aber auf jeden Fall, ja, passiert halt, ne? Gehört auch mit zum Menschsein. Und wenn die Menschen ihre Gefühle besser unter Kontrolle hätten, dann würde vieles nicht passieren. Ja. Da braucht man jetzt nur noch auf die momentane Weltlage zu gucken. Ja, wenn man das ganz, ganz nüchtern betrachtet, ja, dann könnte man das Problem lösen. Aber schon alleine der Hinweis darauf, dass man das nüchtern betrachten soll, wird von allen Seiten natürlich stark kritisiert, ist ganz klar. Die Emotionen sind total aufgeladen und dann endet es halt so wie hier, ne? Mit dem Tablet bloß halt in groß, ne? Ja. Er hat zwar eigentlich gar nichts hier im Ancast zu suchen, aber heute Morgen hat Blinken und Putin hat es gestern schon gemacht, haben sich quasi offen mit Atomwaffen gedroht. Ja, also, Leute, es ist wirklich haarig. Ja. Wenn jetzt nicht langsam Vernunft einkehrt und sich das weiter so aufheizt, dann weiß ich auch nicht, was das noch geben soll. Ja. Nun gut, ich gehe mal weiter, weil da habe ich weniger Ahnung davon. Hier von diesen technischen Daten von Google Tensor G2, das sagt man schon mehr. Und ich habe es ja schon mal gesagt, jetzt schreibt es auch noch East China mal ein bisschen deutlicher, dass der G2 Tensor-Prozessor überraschend enttäuschend ist. Und Specs hat, also technische Daten, die Top 2018 waren. Damit wird dieser Trend fortgesetzt, den ich ja schon befürchtet hatte, ja, dass Google einfach nicht auf die technische Ausstattung guckt, sondern meint, sie könnten alles damit lösen, weil ja alles aus einer Hand kommt. Ja, klar, Updates gibt's genug, brauchen die aber auch, weil die Google Pixel 6 Geräte allesamt, die haben bis heute noch Bugs. Und kommt ein Fix nach dem anderen und woanders taucht wieder ein Problem auf. Es ist gar nicht so einfach, also das ist natürlich nicht optimal. Klar, gut ist, dass die Updates kommen, aber irgendwann muss auch mal ein stabiles Update kommen. Und sonst bringt das nichts, die ganzen Updates. Ne? Ja, das ist der Tensor G2 jetzt so schwach ist auf der Brust, das ist natürlich eine sehr schlechte Sache, denn ich hatte ernsthaft überlegt, ob ich mir nicht mal das Google Pixel 7 dann genauer angucken soll, ja. Aber ehrlich gesagt, auf so ein mittelmäßiges Gerät, was die Leistungsdaten betrifft, sicherlich nicht, was viele andere Dinge betrifft, zum Beispiel Kamera ist super, ja, und alles mögliche, aber jetzt rein die technischen Daten her, von dem, was so möglich ist und Speicherausstattung und hin und her, Da bin ich dann doch ein bisschen enttäuscht und muss da sagen, also bei dem Preis, der da zu erwarten ist, das ist so um die 1000 Euro. Das ist zu wenig, was es da dafür gibt. Ja. Also, wenn so ein Gerät 500 Euro kosten würde in der Pro-Version, können wir noch drüber sprechen. Die Normalversion dann 300 Euro, dann können wir auch noch mal drüber sprechen. Aber ansonsten sehe ich da ziemlich schwarz. Ja. Naja, ja, wir werden sehen, inwieweit das dann umgesetzt wird, wenn es dann soweit ist. Aber da das schon ziemlich weit fortgeschritten ist, denke ich, wird es da nicht noch große Änderungen geben. Also es sei denn, die haben was im Petto, wo noch streng geheim ist. Ja? Zum Beispiel ein Pixel 7 Ultra, ja? Das dann richtige Leistungsdaten hat. Aber wahrscheinlich dann auch 1200, 1300 Euro kostet. Und damit ist das natürlich auch wieder disqualifiziert. Ja, tausende von Benutzern verklagen Samsung. Und zwar wegen den minderwertigen faltbaren Smartphones. Ja. Denn nicht in allen Ländern sind die Menschen so, vergebungsvoll wie in Deutschland bei solchen technischen Problemen, sondern da wird geguckt und wird sagen, okay, das Handy kostet einen Haufen Geld und es geht bei normaler Benutzung, geht das Display kaputt, kriegt Dellen, Spuren, das geht nicht. Da wird es sich halt auch getraut, dann gegen so eine Firma zu klagen, die sowas auf den Markt bringt, was einfach nicht für einen Einsatz gedacht ist, dann müsste das anders vermarktet werden, mit deutlichen Hinweisen drauf. Zum Beispiel ein Hinweis nicht für die normale Benutzung geeignet, ja, oder Special Use Case, ja, sowas in der Richtung. Denn ansonsten geht man davon aus, dass man ein Smartphone hat mit einigermaßen stabilen Displays. Ich meine, wir haben ja Jahre dafür gebraucht, dass die Displays endlich ein bisschen stabiler werden, nicht so leicht kaputt gehen. Und dann kommt so ein Gerät, das extrem teuer ist, und da ist ein Display dran, das empfindlicher ist als die Displays vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Ne? Das geht so einfach nicht. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ja, jedenfalls sollten diese Klagen Erfolg haben, könnte das Signalwirkung haben. Wie gesagt, es sind schon einige tausend User, die Samsung verklagt haben. Und da kommt auf Samsung schon einiges zu. Also so einfach wird es nicht sein. Entschuldigung. Oh mein Gott, Hustenanfall. Ja, also jetzt gucke ich mal weiter. Zukünftige Android-Geräte sollen verpflichtend dieses Seamless-Update bekommen. Ich wusste gar nicht, dass das noch gar nicht verpflichtend ist. Es ist ja wohl das Mindeste. Also das heißt Seamless-Update. Es kann ein Update im Hintergrund installiert werden, ohne dass das Gerät einfach runtergefahren werden muss oder resettet werden muss. Möglich macht es eine Dual-Partition, also AB, ja, und A ist dann zum Beispiel, wenn da also jetzt das aktuelle System ist und es gibt ein neues System, dann wird das auf die Partition B geladen und beim nächsten Start, beim nächsten Reboot, wird dann das Betriebssystem genommen, was auf B aufgespielt ist. Somit kann nichts schief gehen beim Update, also beim Flashen. Das ist sehr wichtig und es kann im Hintergrund erfolgen, ohne dass der Nutzer etwas davon mitbekommt, also an Störungen mitbekommt. Ja. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Sache. Ich bin entsetzt, dass das nicht schon längst Pflicht ist. Ja. Wird aber nichts nützen, wenn die Updates einfach nicht kommen. Ja, dann kann das Seamless Update haben, solange es will. Also es hat nichts damit zu tun, dass jetzt die Updates schneller kommen. Sondern nur, dass wenn die Updates kommen, dass man eben keinen großen Stress hat, die zu installieren. Ja. Naja. Also, ne, viel nützen wird es dann für die meisten Smartphones eben auch nichts. Ja. Gut. Die Tablets von Amazon, ja, die Fire HD 8 und HD 8 Plus Tablets haben jetzt ein Update bekommen, sind jetzt etwas schneller geworden. Das Fire 8 HD beginnt bei $99 und das HD 8 Plus kommt auf $119. Da könnt ihr schon sehen, das sind extrem günstige Tablets. Das kommt deswegen, weil da natürlich Amazon-Kram drauf ist. Ja. Und die technischen Daten sind, sagen wir mal, schon traurig. Ja. Aber, ich sag's gleich wieso, das in dem Fall zielführend ist. Also es gibt 2 GB und 3 GB Varianten. Das waren mit 32 oder 64 GB interner Speicher, Micro-SD Port. Aber das ist natürlich unter aller Kanone, ist klar. Und auch die ganzen Kameramodule, das ist furchtbar. Aber das Ding hat halt einen Sinn. Einkaufen mit Amazon. E-Books lesen mit dem Kindle Reader. Die ganzen Amazon-Dienste, wie zum Beispiel eben Video, Prime Video und Amazon Music und. Also das Teil ist gedacht für die Benutzung mit Amazon. Und daher ist es so ausgestattet, wie es ausgestattet sein muss. Das Teil ist eben halt nicht dafür gedacht, dass man jetzt die extrem umfangreichsten Spiele darauf installiert. Zumal das auch gar keinen Play Store hat. Ja, das Gerät ist, ich weiß nicht, es scheint immer so in den Hintergrund gedrückt worden zu sein. Eines der erfolgreichsten Tablets bei Android hat gar keinen Play Store. Ne? Das muss man sich mal setzen lassen. Es ist mit einem MediaTek-Prozessor ausgestattet, der MT8169A. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Man sieht hier, ist eben alles auf günstig ausgelegt, aber eben so, dass es auch vernünftig zu nutzen ist für die Amazon-Inhalte. Und das klappt. Es klappt sehr gut offenbar bei den Leuten. Die Tablets sind jetzt ein bisschen verbessert worden. Der Samsung Galaxy S23 ist ebenfalls wie diese Folding Displays bei den Nutzern als Enttäuschung wahrgenommen worden. Allerdings aus einem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann. Während ich bei dem Display von den Fold-Modellen durchaus zustimme, sehe ich das hier bei dieser Begründung beim S23 nicht. Anscheinend ist es deswegen so niedrig in der Käufergunst, weil das Teil nur mit 25 Watt Fast Charging machen kann. War das wirklich ein Ding? Also die Leute wollen offenbar 150 Watt und die wollen mit höheren Zahlen gelockt werden und es scheint offenbar sehr vielen tatsächlich wichtig zu sein. Also das S23 Ultra kommt mit 25 Watt, Erfahrungswert vom S22 Ultra mit 25 Watt Fast Charge, das hat 5000 mAh Akku, das Ultra-Modell, und das braucht eine Stunde mit dem 25 Watt Charger. Ich weiß nicht, das ist doch gar nicht so schlecht. Und das reicht aber den Leuten offenbar nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so ein Ding ist. Ne? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Aber offenbar ist das wohl wirklich, zumindest wieder in einigen Staaten, ein großes Problem. Also ich denke mal, in Südkorea sind die Leute halt eben sehr stark verwöhnt und dann wollen die höhere Leistungsdaten haben beim Laden. Das ist mir vollkommen uninteressant. Also eine Stunde für das Gerät aufzuladen, das ist mir schon zu schnell. Traue ich nicht, dass der Akku lange genug hält. Ne? Naja. Okay, jetzt machen wir mal kurze Pause. Sonst kann ich nicht mehr. Ich lasse jetzt keine Pausenmusik laufen. Ich bin auch schon wieder da. Yay. Und das nächste Thema ist das Google Pixel Tablet. Da sind ein paar kleine neue technische Daten durchgesickert. Das Pixel Tablet ist meiner Meinung nach eins von den interessanten Geräten von Google, was jetzt irgendwann bald herauskommt. Und das Teil hat ein knapp 11 Zoll Touchscreen-Display. Und es gibt Versionen mit 128 GB und 256 GB. Das lassen wir hoffen. Mehr ist allerdings momentan nicht zu finden. Ob jetzt wie viel Hauptspeicher das Teil hat und so weiter. Es soll angeblich mit dem First-Gen-Tensor-Chip, der im Pixel 6 und Pixel 6 Pro arbeitet, ausgestattet sein. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist, denn diese zweite Generation ist ja, wie wir schon gehört haben, also nicht besser, wenn nicht sogar schlechter als das alte Gerät. Das ist unglaublich. Aber auf jeden Fall wird das ein interessantes Teil werden. Es sieht meiner Meinung nach auch recht gut aus. Und ja, mal sehen, was es kostet, mal sehen, was die weitere Ausstattung ist, aber das dauert noch ein bisschen, bis wir da genaueres dann erfahren. So, ich habe noch eine Anmerkung zur Crash Detection. Da habe ich ein ziemlich großer Fauxpas geleistet. Vielleicht war ich auch schon letzte Woche nicht mehr so fit, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Es ging natürlich nicht um die Crash Detection von Apps, die gecrashed sind auf dem Betriebssystem, sondern von Crash Detections von Kfz, also von Autos, ne? Also wenn man fährt. Weiß nicht, ob das auch für Fahrräder dann gilt. Und da gibt es aber dennoch, das war ja auch in dem Artikel genauso drin gestanden, ich habe nur mal wieder schludrig gelesen, ne? Und das gab es eben auch schon bei einem anderen Modell, einem anderen Android-Gerät. Also Crash Detection ist absolut nichts Neues. Das wurde sogar wieder entfernt. Entschuldigung. Diese Funktion gab es sogar offiziell von Google bei den Google Pixel Geräten. Und irgendwann haben die das dann wieder runtergemacht von den Google Pixel Geräten, warum auch immer. Aber es ist ein alter Hut. Ja? So viel zu dem Thema. Genau. Tja. Oh, peinlicher Fehler, ne? Ja, passiert halt manchmal, ne? Und ich habe jetzt auch wirklich keine Lust, das zu versuchen, mich da rauszureden. Bin viel zu fertig. eine Meldung hat mich schockiert, ja, aber es war nicht anders zu erwarten. Jugendliche vertrauen beim Kaufen von Produkten auf sogenannte Influencer und Social Media allgemein. Das erklärt doch so einiges. Ja. Es tut mir furchtbar leid, aber ich halte davon wirklich gar nichts. Da orientiert man sich an die Meinung von einem Hansel. Ja. Ich weiß nicht genau, was da der Sinn ist. Okay, vielleicht, ne, ist im Fachhandel auch nicht so anders. Ne? Wenn ihr dort irgendwo hingeht und dann lasst ihr euch beraten und dann habt ihr auch die Meinung und das Wissen von demjenigen, der euch beratet und mehr nicht. Außer ihr guckt dann selbst, ja. Also ich empfehle euch da selbst nachzuforschen und nicht auf Influencer oder Social Medias zu setzen, denn die sind eben ganz klar, wie nennt man das, biased. Also die sind schon von vornherein voreingenommen. Das ist hier jetzt auch nicht anders. Wenn ich euch hier was erzähle, ja, dann ist es ja meine Meinung. Und wenn ihr jetzt nur anhand von meiner Meinung etwas kauft, das ist vielleicht nicht so gut, weil meine Meinung muss ja nicht unbedingt eurer Meinung entsprechen. Ja? Und deswegen sollte man sich das selbst auch unabhängig, ja, auch wenn es schwieriger ist, mal informieren. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Erklärung für vieles, was momentan so schief läuft, ne, was da gekauft wird. Meiner Meinung nach, manchmal da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Ja, gute Sachen, werden ignoriert und Schrott, weil irgendein Kanal, der bekannt ist, den hypt, wird verkauft wie geschnitten Brot. Da ist doch irgendwo der Wurm drin. Kann doch nicht sein. Aber ich glaube, wie gesagt, das Problem hat man schon vor den Social Medias gehabt, aber also allein schon das Wort Influencer, ja, das geht gar nicht. Also das ist für mich sofort die Umschreibung dafür, jemand, der versucht, seine Idee aufzudrücken auf andere. Könnt ihr gleich vergessen. dann noch eine Sache, weil ich ja letzte Woche auch viel von dem von Copycat Apple gesprochen hat, also dass Apple so viel Funktionen von Android so kopiert. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es natürlich auch anders darum geht. Und jemand, der da wirklich sich nicht mit Ruhm bekleckert, ist momentan OnePlus. Die Nordwatch ist jetzt in Bildern aufgetaucht. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Das ist eine 1:1 Apple Watch Klon, wenn man so will. Nein, vielleicht nicht ganz 1:1, aber das ist ein Apple Watch Klon. Nur halt nicht diese guten Funktionen, die so eine Apple Watch hat, das muss man neidlos anerkennen. Sondern das sind die normalen 0815 Sensoren, die da eingebaut sind. Da ist nichts Besonderes dran. Und das Einzige, was da besonders dran ist, ist der Preis. Ja. Aber ich muss schon sagen, also das ist für mich unverständlich, warum sowas gemacht wird. Aber okay, es gibt da wirklich Leute, die kaufen sich diese Uhr, weil sie aussehen wie eine Apple Watch, damit sie so auf den ersten Blick so dazugehören. Ich weiß nicht, ob das dann... Ist doch schlecht, wenn das jemand dann auf den zweiten Blick merkt, dann ist man doch total, der Aff. Ja, also das ist doch nichts mehr. Macht man sich ja lächerlich. Das ist ja posermäßig. Ja. Ich würde das nicht machen. Also lieber sagen, mache ich nicht, will ich nicht. Ja, und das auch zeigen, als zu versuchen, etwas zu sein, was man nicht ist. Ja, also, egal. So, und ihr werdet es kaum glauben, aber jetzt komme ich schon zum Ende. Ich habe ja gesagt, wird extrem kurz heute. Zwar zur App der Woche. Und dabei ist es noch nicht meine App der Woche. Ich habe nämlich vor einiger Zeit ein Anime geschaut auf Amazon Prime. Ja, wenn ihr das habt, könnt ihr das auch mal machen. Das nennt sich Bloom Into You. Ja, und das gibt's auch als Manga, genauer gesagt als E-Manga für Google Play Books. Und da habe ich festgestellt, nachdem ich mir die zwei Volumes, also ein Volume gekauft habe, weil die Anime-Serie ist noch nicht abgeschlossen. Ja? Da muss noch eine weitere Staffel kommen. Und das dauert aber noch Ewigkeiten und so lange möchte ich nicht warten und möchte die Story fertig lesen als Manga. Von da wurde es ja adaptiert. Und da habe ich eine Funktion jetzt gefunden, das war mir bis dato vollkommen unbekannt. Das war, als ich das letzte Mal danach geguckt habe, definitiv nicht vorhanden. Eine sogenannte, ich glaube, Bubble Slide Funktion heißt es. Da müsst ihr nur, wenn ihr so eine Manga-Seite habt, wo Sprechblasen drauf sind, müsst ihr nur nach unten oder nach oben wischen und dann wird die nächste oder vorherige Sprechblase vergrößert. Somit kann man endlich Manga lesen, ohne dass man immer rein und rauszoomen muss. Das nervt nämlich total. Für die Bilder ist es oft ausreichend, wenn es auf die Handygröße gezoomt ist. Aber die Sprechblasen sind halt meistens zu klein. Und das ändert sich dadurch mit dieser Funktion. Also richtig genial. Und somit ist jetzt Google Play Books richtig gut geeignet für Manga zu lesen. Fantastisch. Natürlich muss diese Funktion in den E-Mangas auch implementiert sein. Bei Bloom Into You ist es auf jeden Fall mit dabei. Ja, und Bloom Into You ist auch ein wunderschönes Manga, finde ich. Und guckt euch mal vielleicht die Leseprobe an. Ja, ich mag Yui. sehr von dem Char her, diese Augen sind einfach so leer und trotzdem freudig. Es ist wirklich schwierig zu beschreiben und das macht diesen Char einfach aus. Ich kenne Leute, die mögen das gar nicht hier, aber ich finde es sehr, sehr schön. Also Bloom into You, das ist das E-Book der Woche, zusammen mit der Google Play Books App, auf dem ihr das dann lesen könnt. Ja, dann sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Shownotes und Links zu den Themen, die heute behandelt wurden, in den Shownotes. Ach, ich glaube, ich habe mich verdoppelt, aber egal. irgendwo in eurem Podcast-Player muss das sein, dann könnt ihr da draufklicken und dann geht's weiter. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.